Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 2, 121, an Goethe, Jena, den 23. November 1795. Auf die Knebelsche Arbeit bin ich sehr neugierig und zweifle nicht, dass die bessere Gattung unserer Leser uns dafür danken wird. Dem größern Teil freilich werden wir nicht damit gefallen, das weiß ich vorher. Den kann man nur durch Aufsätze von dem Schlage, wie Lorenz stark ist, gewinnen. Sie glauben nicht, wie allgemein man sich an diesem Aufsatz erlustigt. Noch von keinem ist so viel Redens gewesen. Was den Vorschuss für die Knebelschen Elegien betrifft, so glaube ich nur, wir werden Cotta'n gerade jetzt, wo sein Mut in Ansehung der Horen durch das häufige Aufkündigen der Subskription etwas Ebbe ist, nicht sehr damit erbauen. Indes bezahlen wird er gewiss, wenn darauf bestanden wird. Aber ich möchte es ihm gerne jetzt ersparen. Ich weiß nicht, wie hoch die Summe sich etwa belaufen wird. Ist sie mäßig, so will ich als Redakteur statt Cotta sie bezahlen. Vielleicht wird der Zweck auch schon erreicht, wenn man etwa sogleich die Hälfte abträgt und den Rest in der Messe. Die Bezahlung würde dann immer noch vor dem Abdruck des ganzen Manuskripts erfolgen, denn ich wäre nicht dafür, die drei Lieferungen ununterbrochen in den drei ersten Monaten zu machen, sondern immer einen Monat ausfallen zu lassen. 6 oder 8 Bogen von einerlei Autor unter einerlei Titel und noch außerdem Übersetzung würden zu schnell hintereinander zu einförmig gefunden werden. Wenn Sie also glauben, dass ein Vorschuss von etwa 20 Louis d'Or jetzt gleich bezahlt von Wirkung sein würde, so liegt die Summe parat und wir brauchen Cotta gar nicht dazu. Ich weiß, er steht schon mit 60 Louis d'Or bei Fichte im Vorschuss und Gott weiß, wann er da zu seinem Geld kommen wird. Mehrere kleine Aufsätze, wie zum Beispiel Weißhuhns etc., sind auch schon von ihm bezahlt. Doch genug von diesem Artikel. Ihr Unwille über die Stolberge, Lichtenberge und Konsorten hat sich auch mir mitgeteilt und ich bin's herzlich zufrieden, wenn Sie ihnen eins anhängen wollen. Indes, das ist die Histoire du jour. Es war nie anders und wird nie anders werden. Seien Sie versichert, wenn Sie einen Roman, eine Komödie geschrieben haben, so müssen Sie ewig einen Roman, eine Komödie schreiben. Weiter wird von Ihnen nichts erwartet, nichts anerkannt, und hätte der berühmte Herr Newton mit einer Komödie debütiert, so würde man ihm nicht nur seine Optik, sondern seine Astronomie selbst lange verkümmert haben. Hätten sie den Spaß sich gemacht, ihre optischen Entdeckungen unter dem Namen unsers Professor Vogts oder eines ähnlichen Kathederhelden in die Welt zu bringen, sie würden Wunder daran erlebt haben. Es liegt gewiss weniger an der Neuerung selbst als an der Person, von der sie herrührt, dass diese Philister sich so dagegen verharrten. Stolbergs Deliktum wünschte ich in Augenschein nehmen zu können. Können Sie mir's auf einen Posttag verschaffen, so wird es mir sehr lieb sein. Bei diesem Menschen ist Dünkel mit Unvermögen in so hohem Grade gepaart, dass ich kein Mitleid mit ihm haben kann. Der närrische Mensch, der jenisch in Berlin, der sich in alles mischen muss, hat auch die Rezensionen der Horen gelesen und in dem ersten Feuer einen Aufsatz über mich und meinen schriftstellerischen Charakter geschrieben, der eine Apologie gegen jene Anklagen vorstellen soll. Humboldt hat ihn zum Glück von Gens, in dessen Monatschrift derselbe bestimmt war, in Manuskript erhalten und den Abdruck noch hintertrieben. Doch bin ich nicht davor sicher, dass er ihn nicht anderswo drucken lässt. Es ist ein ganz eigenes Unglück, dass ich bei so heftigen und zahlreichen Feinden doch noch am meisten von dem Unverstand eines Freundes zu fürchten habe und die wenigen Stimmen, die für mich sprechen wollen, über Hals und Kopf zum Schweigen bringen muss. Eine Beurteilung ihres Meisters werde ich im August oder September künftigen Jahres sehr ausführlich liefern können, und dann soll es, denke ich, recht apropos sein. Der letzte Teil mag nun auf Michaelis 96 oder Ostern 97 herauskommen. Vielleicht findet sich ein Morceau im vierten Teil, das sie auf Ostern 96, wo das Publikum das Ganze erwartet, ihm zur einstweiligen Befriedigung hingeben können. Von Archenholz habe ich endlich gestern einen braven historischen Aufsatz betitelt Sobieski erhalten, der noch im letzten Stücke der Horen erscheinen muss. Freilich hätte ich viel darum gegeben, wenn Sie für das erste Stück im zweiten Jahrgang etwas hätten tun können. Vielleicht haben Sie auch Lust, in diesem Stück den Krieg zu eröffnen. Sie werden von Hadern meine Abhandlung über die sentimentalischen Dichter erhalten, davon Sie bis jetzt noch den wenigsten Teil gehört und die ich noch einmal ganz durchzulesen bitte. Ich hoffe, Sie sollen damit zufrieden sein. Es ist mir in dieser Art nicht leicht etwas besser gelungen. Ich glaube, dieses jüngste Gericht über den größten Teil der deutschen Dichter wird am Schluss des Jahrgangs eine gute Wirkung tun und unseren Herren Kritikern besonders viel zu denken geben. Mein Ton ist freimütig und fest, obgleich, wie ich hoffe, überall mit der gehörigen Schonung. Unterwegs habe ich freilich so viel als möglich effleuriert, und es sind wenige, die unverwundet aus dem Treffen kommen. Auch über die Naturalität und ihre Rechte in Rücksicht auf die Elegien habe ich mich weitläufig herausgelassen, bei welcher Gelegenheit Wieland einen kleinen Streifschuss bekommt. Aber ich kann nicht dafür, und da man sich nie bedacht hat, auch Wieland nicht, die Meinung über meine Fehler zu unterdrücken, im Gegenteil, sie mich öfters derb genug hören ließ, so habe ich jetzt, da ich zufälligerweise das gute Spiel in die Hände bekam, auch meine Meinung nicht verschwiegen. Leben Sie recht wohl, ich freue mich, wenn wir nach Neujahr wieder eine Strecke lang miteinander leben können. SCH